It's been a lie. It's been a lie. It's been a lie. It's been a lie. My Leben ist vorbei, denn du bist weg. Ja, du bist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Es ist vorbei. Mein Leben ist allein, denn dazu getrieben. Alles, was ich wollte, war, deine Hilfe zu bekommen. Doch jetzt stehst du da mit diesem Lächeln im Gesicht und ich muss sehen, wie die zwei mir das beten. Du hast meine Freundin ausgespannt, du Scheißverräter. Es gibt keine Entschuldigung. Warte, später werde ich dir das Lächeln aus deinem Gesicht schneiden, du mieser Hund. Los, haut ab, ihr Bein. Ich bin allein, bin enttäuscht und in tiefer Trauer. Um meine Gefühle habe ich keinen Schmerz gehabt und um meinen Geist baue ich nun eine Mauer. Doch er wächst weiter und weiter und überlappt. War ich euch so wenig wert? Wo lag ich immer verkehrt? War ich immer nur der Böse oder warum macht er jetzt kehrt? Bitte antwortet mir, Mädchen, nachts träum ich von dir. Ich bin allein, mein Leben ist vorbei, denn du bist weg. Ja, du bist weg. Nicht beschreiben können, doch ich sage dir, dass geschwungene goldene Buchstaben aus Blut und Tränen nichts beschreiben können, egal ob die Worte Dämme brechen und Macht gaben. Das hier ist sinnloser Zweikampf, sinnloser Herzkrampf, sinnloses Weinen und sinnloses Streiten. Wozu sind wir geboren und weshalb sterben wir? Wieso hasse ich euch beide blind und taub wie ein Tier? Nichts hat einen Sinn, wenn der Lauf der Machete sich auf euch beide richtet. Es geschehe. Eine Kugel, die in deinem Lächeln klebte und ich das Mädchen um Verzeihung anflehte. Ich habe Angst um dich, Mädchen, merkst du das nicht? Ich hasse mich dafür, aber mehr hasse ich dich. Wieso ich das tue? Schau in diese Waffe und jetzt lieb ich dich. Ich bin allein, mein Leben ist vorbei, denn du